Heute mit Pastor Joseph Prince. Frohen Reformationstag, liebe Gemeinde. Am heutigen Tag vor etwa 500 Jahren schlug Martin Luther die 95 Thesen an die Kirchentür und leitete damit die Reformation ein. Die damalige Kirche glaubte nicht daran, dass man allein aus Gnade durch Glauben gerettet wird. Stattdessen fügte sie menschliche Leistungen, menschliche Bußübungen, menschlichen Ablasshandel und menschliche Werke hinzu, sodass das Evangelium verloren ging. Aber als Martin Luther den Hammer schwang und die 95 Thesen anschlug, war dieser Klang weit zu hören. Die Glocke des Evangeliums erklang von da an in der ganzen Welt. Und halt bis heute nach, preist den Herrn. Dieses Evangelium wird weit und breit gehört. Das Evangelium von Jesus Christus erreicht nun die vier Enden der Erde, ohne Mauern. Es überwindet Zeit und Raum. Alles begann am Pfingsttag im Buch der Apostelgeschichte. Aber ich denke, dass die größte Reformation, die größte Bewegung des Heiligen Geistes seitdem, tatsächlich am 31. Oktober 1517 stattfand, als Martin Luther die 95 Thesen anschlug. Damals war es wie mit den sozialen Medien von heute. Wenn man eine Ankündigung machen wollte, nagelte man sie an die Kirchentür, weil die Leute dorthin gingen und sie lasen. Genau das tat er mit den 95 Thesen. Diese lassen sich in fünf Solas der Reformation zusammenfassen. Sola ist lateinisch für allein oder nur. Und diese fünf Solas bildeten die Grundlage für alle Predigten, sowohl von Martin Luther als auch von denen, die nach ihm kamen, wie Zwingli und andere. Erstens, Sola Scriptura, was die Schrift allein bedeutet. Dann Sola Christus, Christus allein. Rettung gibt es in keinem anderen. Sola Gratia, was Gnade allein bedeutet. Sola Fide, Glaube allein. Schließlich noch Soli Deo Gloria, zur Ehre Gottes allein. Diese lateinischen Begriffe bedeuten, dass das Evangelium von Jesus Christus auf der Schrift allein, auf Christus allein, auf Gnade allein und auf Glauben allein basiert. Und alles zur Ehre Gottes. Wir müssen uns daran erinnern, Gemeinde. Denn im Laufe der Jahre haben Menschen dem Evangelium immer wieder etwas hinzugefügt. Sie haben Bußübungen, Werke und gute Absichten hinzugefügt. Das Fleisch hat nichts dagegen, religiös zu sein, solange es sich rühmen kann. Aber wir müssen uns immer daran erinnern, was der Apostel Paulus sagte. Wenn jemand das Evangelium von Jesus Christus verstanden hat, dann war es Paulus, der es direkt vom Herrn selbst empfangen hat. Und in Epheser 2 schrieb er Folgendes: Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Denkt immer daran, Gemeinde. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Beachtet, dass wir völlig aus Gnade durch Glauben gerettet sind. Es ist nicht unser Tun, es sind nicht unsere Werke, damit sich niemand rühmen kann. Und doch haben Menschen heute einen Weg gefunden, sich zu rühmen, indem sie dem Evangelium von Jesus Christus etwas hinzufügen. Das Evangelium von Jesus Christus wird siegen. Also, das wahre Evangelium muss ans Licht treten. Heute mag das wahre Evangelium Gnade allein, Glaube allein, wie ein anderes Evangelium erscheinen. Paulus sprach in Galater 1 diejenigen an, die sich von der Gnade des Christus abwenden lassen, hin zu einem anderen Evangelium. Was bedeutet, dass die Gnade des Christus das wahre Evangelium von Jesus Christus ist? In Römer 1 sagt Paulus, dass in dem Evangelium, das er predigt, die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart wird. Wenn wir uns fest auf das Evangelium stellen, bestehen wir die Prüfung. In diesem Evangelium von Christus, das Paulus predigte, wird die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben geoffenbart. Natürlich wird auch die Sündhaftigkeit des Menschen aufgedeckt. Aber das ist nicht der Kern des Evangeliums. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes, die dem Menschen als Geschenk gegeben wird, damit er selbst gerecht sei. und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Das ist das Evangelium von Jesus Christus, und du und ich haben es empfangen. Teilweise haben Menschen Angst, sich auf ihre Errettung durch Christus zu verlassen, weil sie hören, dass man sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen soll. Manche bemängeln, dass Christen sich auf ihrer Blessed Assurance, ihrer Heilsgewissheit, ausruhen. Bitte macht euch nicht über dieses schöne Lied Blessed Assurance lustig. Dankt Gott für diese gesegnete Gewissheit. Wir brauchen sie. Oft denken wir, dass wir Menschen Angst einjagen und ihnen die ewige Sicherheit nehmen müssen, damit sie sich besser benehmen. Nichts könnte der Wahrheit ferner liegen, liebe Freunde. Je unsicherer jemand ist, desto schlechter wird sein Verhalten. Mehr noch, er wird ständig in Sünde fallen, ängstlich und besorgt sein und sich vielleicht sogar von Gott abwenden. Warum? Weil er keine Sicherheit hat. Die Bibel beginnt nicht aus der Perspektive des Menschen, von der Erde aus aufwärts zu Gott, sondern aus Gottes Perspektive hin zum Menschen. Gott hat unseren Startpunkt am Ziel festgelegt. In einem Rennen beginnt man normalerweise am Start und endet am Ziel. Aber in Christus, durch seinen Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung, hat er uns alle direkt zum Ziel gebracht. Selbst das schwächste Kind im Glauben startet am Ziel. Das Ziel ist unser Startpunkt. Die Bibel versichert, dass du in Christus zur Fülle gebracht bist. Nun lebe diese Fülle, diese Vollkommenheit aus. Du bist mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Nun lebe aus dieser Ruheposition heraus. Wir denken oft, dass die Gnade und Gerechtigkeit durch Glauben nur unser Anfangspunkt sei und wir durch Heiligkeit voranschreiten müssen, als wäre Heiligkeit die fortgeschrittene Bildung und die Gnade bloß der Kindergarten. Aber die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt uns im Gegenteil, dass wir, solange wir hier auf der Erde leben und auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus warten, immer der Gerechtigkeit nachjagen sollen. Der Gerechtigkeit nachzujagen bedeutet, jugendlichen Lüsten zu entfliehen. Und Gerechtigkeit im Neuen Testament ist immer ein Geschenk. Gerechtigkeit ist immer ein Geschenk. Ja, ich glaube, dass Heiligung auch häufig schrittweise vonstatten geht, aber die Gerechtigkeit ist vollständig. Wenn du von Neuem geboren bist, bist du gerecht geboren. Du warst einst ein Sünder, aber aus Gnade bist du durch Glauben gerettet und in Gottes Augen gerecht, heilig und tadellos. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus, sagt die Bibel. Und es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern. Wenn wir Stimmen hören, die uns etwas anderes sagen, die uns die Gewissheit nehmen, die uns sagen, dass wir nicht in Christus vollkommen seien, dann müssen wir uns dagegen stellen. Wir müssen daran festhalten, dass wir das Ziel bereits erreicht haben, nämlich Gott zu erkennen und zur Reife zu gelangen. Reife bedeutet, kontinuierlich zu erkennen, was Christus für uns getan hat. Wir beginnen aus Gottes Perspektive. Gott sieht uns in Christus vollendet, mitversetzt in Christus in die himmlischen Regionen. Von dort aus sehen wir unser irdisches Leben. Wir leben unsere Vollkommenheit aus der himmlischen Perspektive heraus. Wir leben aus unserer Ruheposition heraus, in der Art und Weise, wie wir unsere Frauen lieben, wie wir uns unseren Ehemännern unterordnen, wie wir unseren Eltern im Herrn gehorchen. Aber zuerst müssen wir unsere Position in Christus kennen. Wie letzte Woche bereits erwähnt, beginnt der Epheserbrief in Kapitel 1 mit unserem Reichtum in Christus. Wir haben die Vergebung der Sünden gemäß dem Reichtum seiner Gnade. Preist den Herrn, wir sind begnadigt. Das Wort dort ist Charito, hochbegünstigt in dem Geliebten. Der Heilige Geist wollte es auf eine Weise formulieren, die uns das Gefühl unseres Geliebtseins vermittelt. Deshalb steht da nicht, dass wir in Christus begnadigt bzw. hochbegünstigt sind, sondern dass wir diese Gnade und Gunst in dem Geliebten haben. Das ist der Reichtum von Epheser 1. Es beginnt mit Reichtum und kommt dann zum mittleren Teil des Epheserbriefes, der von unserem Lebenswandel spricht. Unser alltägliches Leben soll des Herrn würdig sein. Je mehr wir unseren Reichtum in Christus erkennen, je mehr wir in dieser Sicherheit ruhen und die Liebe und Gunst Gottes um uns spüren, desto sicherer und kraftvoller wird unser Lebenswandel sein. As sure as our position in Christ. Es geht nie darum, dass wir uns diese Position erarbeiten oder uns die Nähe zu Gott verdienen müssten. Nein, liebe Freunde, wir sind bereits nahe bei Gott. Das erinnert mich an ein altes Lied aus dem 19. Jahrhundert. Damals wussten sie um diese Nähe zu Gott und ihre Liedtexte drückten das theologisch treffend aus. Wir sollten einige dieser alten Kirchenlieder hören. Eines davon geht so. So nah, so sehr nah bei Gott. Näher kann ich nicht sein, denn in der Person seines Sohnes bin ich so nah wie er. So lieb, so sehr lieb für Gott. Mehr geliebt kann ich nicht sein, denn die Liebe, mit der er den Sohn liebt, so ist seine Liebe zu mir. Sie wussten, dass unser Reichtum zuerst kommen muss. Wir sind bereits so sehr lieb für Gott. Mehr geliebt können wir nicht sein. Wir sind so nah bei Gott. Näher können wir nicht sein. Daran dürfen wir uns erfreuen. Aus dieser Position heraus können wir unsere familiären Beziehungen angehen und unseren Liebsten aus der Perspektive des Himmels begegnen. Daraus, wer wir sind. Je mehr du weißt, dass du geliebt bist, desto mehr kannst du lieben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Der Apostel Johannes nannte sich selbst den Jünger, den Jesus liebte. Dieser Ausdruck erscheint nur im Johannesevangelium, nicht in Matthäus, Markus oder Lukas. Das bedeutet, dass Johannes sich die Liebe des Herrn zu sich bewusst machte. Der Herr liebt alle Jünger gleich, davon bin ich überzeugt. Aber Johannes glaubte an diese Liebe. Johannes schrieb später in seinen Briefen, wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Es ist eine Sache, dass Gott dich liebt. Es ist etwas anderes, an diese Liebe zu glauben. Der verlorene Sohn glaubte offensichtlich nicht an die Liebe seines Vaters. Liebte der Vater ihn? Ja. Der Vater liebte ihn von ganzem Herzen, wie später klar wurde. Aber er glaubte es nicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir es wissen und daran glauben. Johannes glaubte daran. Er nannte sich 5-mal im Johannesevangelium den Jünger, den Jesus liebte. Es lohnt sich, diese 5 Stellen zu studieren, denn sie lehren uns wunderbare Dinge, wie göttliche Nähe. Jedes Mal, wenn dieser Ausdruck erscheint, lehrt er uns etwas. Er zeigt uns einen Kontrast zwischen Johannes und Petrus. Petrus rühmte sich seiner Liebe zum Herrn, wohingegen Johannes' Augenmerk auf der Liebe des Herrn zu sich lag. Sein Platz war an der Seite von Jesus. Petrus' Betonung seiner eigenen Liebe fasst den alten Bund, das Gesetz, zusammen, das besagt, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand, deiner ganzen Kraft. Das ist in Petrus dargestellt. Petrus, dessen Name Stein bedeutet, repräsentiert das Gesetz. Er steht für die Christen, die von ihrer eigenen Liebe zum Herrn abhängig sind. Und er meinte es durchaus aufrichtig. Er sagte, Herr, ich werde für dich ins Gefängnis gehen, ich werde für dich sterben. Und ich glaube, er meinte es ernst. Aber er kannte sein eigenes Fleisch nicht, er kannte sich selbst nicht, und der Herr wusste das. Johannes hingegen setzte sein Vertrauen nicht in seine Liebe zum Herrn, sondern in die Liebe des Herrn zu sich. In der Bibel steht, wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Und was ist das Ergebnis? Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das schrieb Johannes später in seinem Brief. Wir lieben, weil, das ist die Ursache, und die Wirkung ist, dass wir lieben. Was war die Ursache? Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Im Griechischen, im Original, steht nur, wir lieben, weil. Nicht, wir lieben ihn, weil, wie es in manchen Übersetzungen heißt. Sprich, wir lieben sowohl Gott als auch unsere Mitmenschen, wie er es uns geboten hat. Weil er uns zuerst geliebt hat. Deshalb müssen wir die Ursache predigen, damit die Wirkung in unserem Leben sichtbar wird. Oft sind wir uns der Liebe Gottes nicht bewusst. Wir schauen auf uns selbst und denken, wir müssen Gott mehr lieben. Aber Gott sagt, 1500 Jahre lang habe ich die Menschen unter das Gesetz gestellt. Und das größte Gebot lautet, du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzer Kraft. Und niemand konnte es erfüllen. Das war der Zweck des Gesetzes, um zu zeigen, dass der Mensch es nicht kann. Aber nun schaut her. Gott liebte uns mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzer Kraft. Und starb für uns am Kreuz. Preist den Herrn. Er hat uns seine Liebe erwiesen. Nun lieben wir, weil er uns zuerst geliebt hat. Das erste der fünf Male, wo diese Formulierung »der Jünger, den Jesus liebte« auftaucht, ist beim Abendmahl im Obergemach, als Jesus sagte, »Einer von euch wird mich verraten.« Petrus bat Johannes, er solle fragen, wer so etwas tun würde. Petrus vertraute auf seine eigene Liebe zum Herrn, was eine Distanz zwischen ihm und dem Herrn schuf. Das passiert immer, wenn wir auf unsere eigenen Bemühungen und unsere eigene Heiligkeit vertrauen, anstatt auf den Herrn und seine Liebe zu uns. Wie gesagt, Petrus musste Johannes bitten, Jesus für ihn zu fragen, Herr, wer ist's? Johannes hingegen, das drückt die Bibel so schön aus, lehnte sich an die Brust von Jesus. Die Brust ist ein Bild für Liebe. Er fragte nicht nur, sondern lehnte sich an die Brust. Johannes zeigt uns, dass er auf die Liebe von Jesus vertraute, um die Geheimnisse seines Herzens zu hören und göttliche Nähe mit dem Herrn zu haben. Je mehr wir auf seine Liebe vertrauen, desto mehr werden wir in seine Geheimnisse eingeweiht. Der Hohepriester trug das Brustschild mit Urim und Thummim, das für Licht, Vollkommenheit und göttliche Führung steht. Und Jesus ist heute unser Hohepriester. Wenn wir auf seine Liebe vertrauen, erhalten wir göttliche Führung. Urim und Thummim, Licht, Vollkommenheit und göttliche Führung. Preis den Herrn. Jesus sagte Johannes, wer der Verräter sein würde. Und keiner der anderen Jünger wusste es, nur Johannes, weil er auf die Liebe des Herrn vertraute. Beim letzten Mal, als der Ausdruck »der Jünger, den Jesus liebte« auftaucht, finden wir die Jünger und unseren Herrn am Ufer des Sees von Galiläa. Sie hatten gerade gefrühstückt, und der Herr begann zu gehen, und Johannes folgte ihm. Petrus sah den Jünger, den Jesus liebte. Das ist das fünfte Mal, dass dieser Ausdruck »der Jünger, den Jesus liebte« im Johannesevangelium vorkommt. Und Petrus fragte, »Herr, was wird mit diesem Mann geschehen?« Und der Herr wandte sich Petrus zu und sagte, »Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach.« Mit anderen Worten, wir sollten nicht darauf achten, was andere Prediger und Christen tun und versuchen, dem Herrn Bericht zu erstatten. Der Herr sagt einfach, folge du mir nach. Was geht es dich an, was sie tun? Folge du mir nach. Du erhältst deine spezifischen Anweisungen von mir. Folge mir nach. Petrus musste gesagt werden, folge mir nach. Johannes hingegen, der Jünger, den Jesus liebte, folgte bereits. Halleluja! Er folgte schon, ohne dass man es ihm befehlen musste. Petrus musste daran erinnert werden, aber Johannes folgte bereits. Je mehr du dir die Liebe von Jesus bewusst machst, desto näher wirst du ihm sein und ihm automatisch folgen. Es gibt noch viele weitere Vorteile und Auswirkungen, wenn man die Liebe des Herrn kennt, wie man an diesen Stellen sieht, wo es heißt, der Jünger, den Jesus liebte. Aber ihr Lieben, wir sind nicht der Ursprung dieser Liebe. Sie kommt von ihm. Denkt an eine alte Standuhr mit einem Pendel. Wenn man sie betrachtet, bewegt sich das Pendel von links nach rechts. Aber was die Bewegung verursacht, ist ein Drehpunkt oben. Wenn der Drehpunkt rostig ist, funktioniert das Pendel nicht richtig oder bleibt stehen. Unsere Position in Christus, oben, wo man den Drehpunkt nicht sehen kann, das ist die Quelle der Kraft, um würdig des Herrn zu leben, gemäß der hohen Berufung Gottes. Wenn unser Drehpunkt richtig ist, wird auch die Bewegung darunter richtig sein. Wenn ich in himmlischen Regionen in Christus sitze und das Öl des Heiligen Geistes fließt, wird mein Lebenswandel auf der Erde harmonisch sein. Preis den Herrn. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Wenn man mal über Heiligkeit nachdenkt, was ist Heiligkeit? Oft wird Gnade so dargestellt, wenn man an Gnade glaubt, wenn man Gnade predigt, als würde Gnade Heiligkeit kompromittieren, als würde man nicht an Heiligkeit glauben. Aber das ist nicht wahr, lieber Christ. Nur Gnade kann dich lehren, heilig zu sein. Die Bibel lehrt in Titus 2, dass die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, sichtbar geworden ist und uns dazu bringt, allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Ist dir das aufgefallen? Manche sagen, wir müssen den Leuten sagen, dass sie ihren sündigen Leidenschaften den Rücken kehren müssen. Aber nein, da steht die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist das Subjekt. Sie ist es, die uns dazu bringt. Gnade ist ein erstaunlicher Lehrer. Wenn wir Menschen unter die Gnade stellen, wird Gnade sie lehren. Ja, wir lehren Gnade. Und Gnade wird sie von innen lehren. Die Gnade ist ein erstaunlicher Lehrer. Halleluja. In Römer 6, Vers 14 steht ganz klar, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Freund, das ist das Wort Gottes. Nichts könnte klarer und sicherer sein als dieser Vers. Preis den Herrn. Da steht schwarz auf weiß. Die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Du stehst nicht unter dem, was du vor Gott bist, sondern unter dem, was Gott für dich ist. Du stehst nicht unter deinen Bemühungen und Werken, sondern unter Gottes vollendetem Werk für dich. Du stehst unter unverdienter Gunst. Manche versuchen, Heiligkeit und Gnade zu trennen. Ich habe in den 90ern eine Predigt gehalten mit dem Titel »Wo ist Heiligkeit in der Gnade?« Schon damals waren die Leute verwirrt. Doch das Ergebnis, unter Gnade zu sein, ist tatsächlich Heiligkeit. Stell dir vor, ich komme zu dir und sage, keine Sorge wegen der roten Flecken in meinem Gesicht. Es sind nur Hautausschläge. In Wirklichkeit habe ich aber Windpocken. Du hattest noch nie Windpocken. Und obwohl ich dir versichere, dass es harmlos ist und ich bloß Hautausschlag habe, keine Windpocken, wirst du das von mir bekommen, was ich in Wirklichkeit habe. Windpocken. Was du von mir bekommen wirst, ist nicht das, was ich sage, sondern das, was ich habe. Du wirst dich wahrscheinlich anstecken, obwohl ich beteuere, dass ich keine Windpocken habe. Verstehst du? Der Punkt ist, bei Heiligkeit geht es nicht um Worte, sondern um die Wirkung. Ist das Ergebnis heilig? Ich möchte euch ein Zeugnis von einem Mann aus Großbritannien vorlesen. Er schreibt, ich war über 35 Jahre süchtig nach Pornografie. Es war etwas, das ich jeden Tag tat. Wow, 35 Jahre lang. Er sagt uns nicht, wie alt er ist, aber er schaute sich über 35 Jahre lang Pornografie an. Es war etwas, das ich jeden Tag tat, durchschnittlich 7-mal am Tag. 7-mal am Tag. Ich habe jahrzehntelang versucht, damit aufzuhören, aber ich geriet immer tiefer hinein. Eines Tages hörte ich eine Predigt von Pastor Prince, in der er uns ermutigte, unsere Gerechtigkeit in Christus zu bekennen, während wir dem Herrn vertrauen, dass er uns von unseren Süchten befreit. Anfangs fühlte es sich für mich nicht richtig an, besonders wenn ich es während oder nach dem Anschauen von Pornografie sagte. Er fing also an, es zu bekennen, obwohl er es in dem Moment nicht fühlte. Einige wenden ein, man kann das doch nicht bekennen, während man sich solche Sachen anschaut. Leute werden es sich so oder so anschauen. Da ist es besser, dass sie ihre wahre Identität bekennen. Wir können anfangen, sie zu bekennen. Denn der Geist des Glaubens sagt, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So funktioniert der Geist des Glaubens. Fang an zu sprechen, und es wird dein Herz beeinflussen. Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Es ist zuerst in deinem Mund, dann in deinem Herzen. Das ist die Realität. Es ist, wer du in Christus bist. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Wenn du dein Vertrauen auf Christus setzt, sieht Gott dich als gerecht an. Und wenn du das bekennst, wird der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, dies bezeugen. Sonst bezeugst du eine Lüge, wenn du sagst, ich bin ein Sünder, ich bin so sündig. Statt zu bekennen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Genauso wie wenn du krank bist und bekennst, durch seine Wunden bin ich geheilt. Wie Jesus ist, so bin auch ich in dieser Welt. Du rufst, was nicht ist, als wäre es da.